Hallo. Also ja, so schöne Stimmen. Wir rollen. Du nimmst auf? Das wollte ich damit sagen. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt gedacht, das ist so eher so Körpervolumen umfangsmäßig und so. So in der Art. Genau. Herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer raten wir eine Persönlichkeit aus der Historie mit 10 Hinweisen und wie immer ist Mitraten zu Hause an den Endgeräten erwünscht. An dieser Stelle nochmal Grüße an den Volker, der neulich extra mit dem Jürgen telefoniert hat, um nochmal eindrücklich zu sagen, wie unglaublich scheiße er findet, dass wir das jedes Mal erklären. Nur für ihn machen wir das ja auch. Danke, Volker. Er hat sich übrigens am Telefon überhaupt nicht vorgestellt. Ich habe lange gebraucht, um mir zu überlegen, wer das denn eigentlich genau war. Aber es war sehr nett. Hinweis Nummer 1. Meine Mutter hatte ein Milchwarengeschäft und ich lernte das Bäckerhandwerk. Deine Mutter? Gibt es berühmte Bäcker? Berühmte Bäcker für 100. Keine Ahnung. Wer hat denn die Backmischung erfunden? Dr. Oetker. Dr. Oetker. Hatten wir schon mal. Hatten wir Dr. Oetker? Hatten wir schon mal. Den hatten wir schon mal. Und dessen Verkaufsargument war, Backpulver in so kleine Tütchen zu füllen, genau, und zu verkaufen. Hatte der nicht die Puddingmeise? Ja, das war genau, das ist auch hängen geblieben. So schön. Kurzer Hinweis für alle, die es jetzt neu hören. Ihr solltet die A-Folgen öfter mal in Reihenfolge hören, weil manchmal spoilern wir alte Folgen. Ach was, wenn es euch geht wie mir, dann wisst ihr das dann spätestens dann, wenn es ihr anhört, trotzdem nicht mehr. Sehr schön. Hinweis Nummer 2. Ich war Mitglied der SPD. Helmut Schmidt. Kennen wir einen linken Bäcker? Einen? Einen linken Bäcker. Ach so, linken Bäcker, jetzt. Naja, es ist ja wahrscheinlich jemand eher Rechtes, weil sonst würde uns ja nicht auf diese Pferde spüren. Er möchte uns aufs Glatteis führen, meinst du? Dieser Schelm. Hinweis Nummer 3. Meinen eigenen Aussagen nach war ich allererster Mann der zweiten Klasse. Allererster Mann der zweiten Klasse. Vielleicht war es auch ein Zugschaffner. Nee. Er hat die zweite. Jetzt ist der Groschen aber langsam gefallen. Ich habe mir wirklich gedacht, ich habe mir echt gedacht, so, macht er das gerade wirklich? Ja, er tut's. Schön. Es sind dann immer so Leute, die mir dann auf der Zunge liegen, wo ich mir denke, ey, sind die wirklich schon tot? Macht sich jetzt der Dominik wieder über mich lustig, wenn ich also das wirklich sage? Ich meine Strategie ist gerade, dass ich eher schaue, weil der Philipp nämlich sein Dokument so vorbereitet hat, dass der Name groß in Duck in Fett oben steht und das Licht so ist, dass es durchschimmert gerade. Ich falte hier mal ein bisschen das weg, damit es ein bisschen schwerer wird. Ist er eher kurz oder eher lang, der Name? Ist er zweiteilig oder dreiteilig? Der Nachname ist sehr kurz. Okay, Hinweis Nummer 4. Einmal behauptete ich als Scherz, dass ich Otto Isaac Treppengeländer heißen würde, beziehungsweise als solcher auf die Welt gekommen sei. Diese Aussage haben einige für bare Münze genommen und so landete dieser Fakt über mich in mehreren Büchern. In mehreren Büchern? Ja. Das ist natürlich auch interessant. Also das hat er so als Witz gesagt, offensichtlich auch in der Quatschstimmung. Aber womöglich war es auch kein Rechter, sondern vielleicht einfach ein Komiker. Dirk Bach. Es war nicht Dirk Bach. Boah, das ist so bitter, dass der einfach schon qualifiziert wäre für das. Der Dirk. Ja. Der hat mir viel Freude bereitet früher. Bevor er das Dschungelcamp moderiert hat. Ja, genau. Hinweis 5. Ich erhielt den Verdienstorden des Landes Berlin, das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland und den Münchhausen-Preis. Das sind ganz schön viele Auszeichnungen für den Komiker. Dieter Krebs. Ich weiß nicht, warum ich auf Komiker festhänge. Es ist nicht Dieter Krebs. Ich hänge auf kurzen Nachnamen fest, das ist es. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich aber auch den Nachnamen abgekürzt auf meinem Dokument. Oder es steht drüber neues Dokument oder so was irgendwie kurz. Sehr schön. Hinweis 6. Sie kennen mich vielleicht aus frühen AIDS-Aufklärungsspots. Aus AIDS-Aufklärungsspots. Und warum fällt mir jetzt Manfred Krug ein? Keine Ahnung. Lebt der noch? Lebt Manfred Krug noch? Den hatten wir auch schon mal. Roy Black. Es war nicht Roy Black. Hinweis 7. Mein politisches Kabarett in der Truppe Die Stachelschweine kommentierte ich mal mit: Naja, ich bin eine absolut linke Socke. Was ist mit der SPD jetzt weniger? Andererseits, das kann auch wieder witzig also, gemeint sein. Oder ist es doch ein Komiker? Und auch noch ein Linker und ein Bäcker. Haben wir eine Jahreszahl schon, so eine Gruppe? Nee, gar nicht. Auch eine Gruppe, nee. Politisches Kabarett. Aber ich meine, das gibt ja schon viel Hinweis, wann politisches Kabarett und AIDS-Aufklärungsspots und so. Also eher im 20. Jahrhundert. Kann es nicht so lange her sein. Nee. Hinweis Nummer 8, und das finde ich ganz fantastisch. Ich war in die drei Fragezeichen und TKKG zu hören. Auch liebte es der Schreiber, meine wohl bekanntesten Rolle, so richtig viel Alliterationen in meinen Mund zu schreiben. Lebt Jürgen von der Lippe noch? Ja. Ja, nee, der passt auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Hinweis 9. Neben Schnurrbart und Nase war nur noch meine Stimme markanter an mir. Das ist jetzt wieder diese betretene, peinliche Stille kurz vor der Auflösung, ja. Du, ich würde mal aber, also ich wüsste, wer es ist, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt, aber nicht, wie die Person heißt. Weil es so ein Klassiker wäre. Wenn du es nicht mal weißt. Und Namen, ja, ja. Hinweis Nummer 10. Sie kennen mich vielleicht von Sprechrollen wie Peter Ustinov, Mel Brooks, Michael Piccoli oder Walter Matthau und einem gewissen Captain Blaubeer. Ja, der die Tage gestorben ist. Ich weiß auch nicht, wer ist. Die Stimme von Captain Blaubeer ist die Tage gestorben und ist ein Fölz. Genau, ja. Der Name ist Wolfgang Fölz. Eine unglaublich charakteristische, unglaublich tolle Stimme. Und der noch ist jetzt kürzlich gehört. Verstorben. Du 100% vom Sehen. Und, ja. Und vom Hören erst recht. Aber der Name, der Name, Name, der Name. Name noch nie gehört. Ja, schön. Aber jetzt wisst ihr das auch. Hat mal wieder einen von den ganz Berühmten ausgegraben hier, der Philipp. Ja, aber, also da würde ich jetzt aber schon wirklich sagen, dass du doof bist. Ja, ja. Das ist auch nichts Neues. Anders. Spätestens über deine Kinder und Captain Blaubeer wird es ja wirklich, dass du da einen Zugang zu haben könntest. Ich habe dem Herrn Kraus, glaube ich, in der Vergangenheit schon die 13,5 Leben des Captain Blaubeer sehr ans Herz gelegt. So ein tolles Buch. Ich glaube nicht, dass, du fandest es nicht so geil, gell? Ich habe es nach wenigen Kapiteln wieder weggelegt. Ja. Spannend ist aber, wir haben es wieder angefangen. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Wir sind gerade, ich glaube, am dritten oder vierten Leben des Captain Blaubeer. Ah, schön. Also er hat gerade diese Insel überlebt mit den Schlemmereien, die eigentlich rumtreibt, um Leute zu verschlingen. Also das ist tatsächlich was, was vielen nicht bewusst ist, weil also die allermeisten kennen halt die Kindersendung, die bei der Sendung mit der Maus mit dabei ist, diese kurzen Episoden. Und der Erfinder des Captain Blaubeer, der Walter Mörs, hat tatsächlich auch, ich weiß nicht, gibt es nur dieses eine Buch? Nee, da gibt es inzwischen ganz mehrere. Viele. Es gibt inzwischen sogar sowas wie Gedichtbände von einer Figur, die in dieser Welt existiert. Und auf jeden Fall, keine Ahnung, also das Buch, was wir jetzt gerade behandelt haben, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, das ist also ein tausendseitiger Schmöker, der wirklich vor Fantasie strotzt. Also das absurd. Ist selbst für Erwachsene interessant zu lesen, weil das einfach ein wahnsinnig fantasiereicher Film ist. Ist, glaube ich, primär schon für Kinder interessant. Ja. Aber das ist tatsächlich auch mein Vorwurf, den ich, ich habe das jetzt nämlich nochmal bewusst gelesen und habe mich gefragt, warum es beim ersten Mal bei mir nicht gezündet hat. Und da habe ich genau die Schwierigkeit mit dem Buch, so der lässt halt nichts aus, so, ja. Der bringt seine Fantasie ungefiltert zu Papier und wann immer er irgendwo eine Idee hat, endet die in ellenlangen Aufzählungen von Beispielen. Ja. Und das ist eigentlich die große Kunst beim Schreiben, ist das Weglassen. Ist solche Dinge auf so eine Kürze runterzubringen, dass der Gag besser funktioniert, als wenn du wirklich alles reinschreibst, was irgendwie lustig sein könnte, in der Hoffnung, dass jeder irgendwas findet, wo er schmunzeln kann. Und das ist mein Problem mit dem Buch. Und das, obwohl ich Walter Moers eigentlich echt mag. So, ich mag die Comics von dem, habe ich früher. Damit meine ich nicht mal nur das kleine Arschloch, sondern auch, was der sonst noch so gemacht hat. Da sind einige echt gut, echte Perlen dabei. Ja? Aber mit dem Captain Blaubeer werde ich wahrscheinlich auch im zweiten Anlauf nicht hundertprozentig warm. Aber ich finde es toll, dass er auf mehreren Ebenen Storytelling betreibt. Also nicht nur die Comic, Kinderbuchform, die Comics für eher Erwachsene, sondern eben auch tatsächlich als so ein echt so einen harten Schmöker hinaus. Also einfach vom Volumen her. Hammer. Aber ich glaube, bevor wir uns jetzt hier en Detail verzetteln, sage ich danke fürs Mitraten, auch zu Hause an den Geräten. Und bis zum nächsten Mal. Ich hätte jetzt aber schon noch Bock auf eine Buchrezension, die dem 1000-Seiten-Werk auch irgendwie gerecht wird. So. Ja. Habt ihr noch 3-4 Stunden? Captain Blaubeer. Kannst du es faden in Unendlichkeit? Captain Blaubeer.